selbst sonderbare Wirren. Ein anonymes Schreiben, das Kammermädchen im Kabinett versteckt, die Gräfin so verlegen. Ein Mann springt aus dem Fenster in den Garten, einander versichert, dass er es gewesen. Was soll ich davon denken? Sollte am Ende einer meiner Untertanen das Volk mit dem Verwegner, jedoch die Gräfin, schon ein Zweifel wäre ein Unrecht, denn allzu sehr acht sie sich selber und meine Ehre, die Ehre. Ach, wohin ist sie dir gekommen? Durch menschliche Schwäche. Was wohnt? Sag ihm, du wohntest im Garten. Ich muss wissen, ob Kerwin schon in Sevilla ist. Deshalb sand ich Basilio ihm nach. Dem darfst du nicht sagen, denn an deiner Stelle gehe ja ich zuständig ein. Noch vor heute Abend muss aber noch zurück sein. Ich muss mich verdenken, meine Ruhe liegt in deinen Händen. Susanna, wer weiß, ob sie mich der Gräfin nicht verraten hat. Wenn sie geplaudert, muss Figaro die Alte heiraten. Marcelino, Herr Graf! Was wollen Sie von mir? Herr Graf, die gnädige Gräfin leidet am Hemd im Kopfweh und lässt sie mir Riechfläschchen bieten. Hier ist es. Ich bring's gleich her. Nein, nein, Sie können es für sich behalten. Wie? Mädchen meines Standes kennen solche Leiden nicht. Eine Braut, ihren süßen Bräutigam am Hochzeitstag verlieren soll. Wenn von der Mitgift, die sie mir versprochen, Marcelina, ich bezahle. Ihnen versprochen, warnen. Ich glaub, sie so zu verstehen. Ja, wenn du mich hättest verstehen wollen. Meine Pflicht verlangt, eure Exzellenz. Mein Herz will vor der Tür, heute noch hier. dir sprach. Doch was soll zwischen uns ein passieren? Sehr wahr, sehr wahr. Also du versprichst mir, mein liebes Mädchen. Doch die Gräfin wartet auf das Fläschchen. Und das? Das war ein Vorwand. Ich hätte nicht gewagt, sie anzusprechen. Geliebteste, Gott. So ist sie mein. Ja, ich will mir wünschen, mein schlaues Gemütlein. Gehst du seiner wohin denn? Schweige! Ohne Advokaten ist der Prozess schon gewonnen. Ja, was geschah denn? Der Prozess schon gewonnen. Schändliche, ich will euch auf das Strengste bestrafen. Nach meiner Willkür wird der Urteilsspruch sein. Doch wenn mit Gelde die alte Mann entschädigt, mit Gelde, woher es nehmen? Auch wenn Antonio jetzt sich weigert, dem Herrgraf de Figaro Susanne seine Nichte zur Frau zu geben. Ich erwecke den Hochmut des alten, alten Toren. Alles hilft meine Plane. Es muss gelingen. Wie soll ein Glieden werden, was mir ein Knecht erziehen? Der Wonne, die mich flieht, er soll sich ihr erfreuen. Ich soll durch Liebesbande vereint mit ihm sie sehen, die Glut in mir entzündet, doch meine Glut nicht teilt, doch meine Glut nicht teilt. Ich soll ein Glück werden, das mir ein Knecht entzieht. Spande, vereint mit ihm sie sehen, die Glut in mir entzündet, doch meine Glut nicht teilt, doch meine Glut nicht teilt. Allein, allein. Nicht weichen, verräterische Bube, du sollst es nicht erreichen, du sollst es nicht erreichen, mir Qualen zu bereiten, vielleicht doch so verspotte mich, obwohl noch liebes Blut. Darf ich doch Hoffnung leben, Rache dir zu nehmen, wie Wunder meiner Seele, und frei dich, weil mein Blut, und freu dich, weil, und freu dich, weil mein Blut. Ich werde dir nicht weichen, verräterischer Bube, du sollst es nicht erreichen, mir Qualen zu bereiten. Verspotte mich, hoffe mein, oh liebes Blut. Darf ich doch Hoffnung leben, Rache mir zu nehmen? dire. Der Recht ist unser Teil, bezahlen unsere Heiraten, sehr gut und gut zu. Sehr gütig, Exzellenz. Ein vortreffliches Urteil. Wieso vortrefflich? Wir alle finden unser Recht. Ich heirate sie nicht. Du heiratest sie. Bezahlst du, heiratest du, du Blume, das ist schon geliebt. Ich bin ein Ehemann und ohne Genehmigung meiner adligen Eltern. Wer sind Sie? Wo sind Sie? Ich bin noch auf der Suche. Etwa in 10 Jahren hoffe ich, Sie zu finden. Aha, ein Kinderkind. Nein, Herr Doktor, verloren und angeraubt. Wie denn? Beweise. Ja, die Beweise. Wollt ihr scheinend reich geschmückte Bücher, die bei dem hilflosen Kind in die Straße einer fanden und raubten? Das sind genug Beweise meiner adligen Herkunft. Und dann vor allem auf meinem Arme ein hieroglyphisches Zeichen. Ich warte auf dem rechten Arme. Woher wissen Sie das? Oh Himmel, wer ist es? Ja, freilich, ich bin ich. Wer? Wer? Unser Raphael. Und Räuber stahlen dich. Nein, im Schloss. Sieh hier deine Mutter. Amen. Nein, deine Mutter! Seine Mutter! Was hör ich? Und hier seh deine Mutter! Lass mein liebes Kind sich nennen, lass uns Mutterherz dich drücken. Und auch sie, Vater, erkennen, als ihren Sohn. Lange sprach in meinem Herzen meine innere Stimme schon. Eine Heirat mit seiner Mutter. Und sie, meine Mutter, drum liebte sie mich. Liebte sie mich, die Mutter, liebte sie mich, mein Vater. Durch des Treulosen Schuld. Mach mir gnädiger Herr, der kleine Page ist immer noch im Schlosse. Sehen Sie hier zum Beweis seinen Hut. Wie? Zu dieser Stunde müsste er ja längst in Sevilla sein. Verzeihung, heute liegt Sevilla in meiner Wohnung. Dort hat er sich verkleidet und dort ließ er seine Kleider auch zurück. Endliche! Geduld, Sie sollen alles selbst ziehen. Welche überraschende Lösung! Und wie nahm sie der Graf auf seine Stirn gelassen Hut und Ärger? Vorsicht, damit er noch sicher in die Falle geht! Wo ist das Stelligein, das du im Vorschuss? In den Garten? Wir stimmen in den Platz, schreiben! Ich schreibe! Doch vor Gräfin schreibe nur getrost! Ich nehme alles auf mich! Canzonetta sul Mario! Offizier. Oh, Herr Spitzbund. Nun, gnädige Frau. Herr Graf, ich bin nicht minder betroffen und überrascht als Sie selber. Und heute Morgen? Heute Morgen wollten wir unsere Hochzeit in derselben Weise verkleiden, wie es nun geschehen ist. Warum ist sie nicht abgereist? Mein Oberst! Kennst du die Strafe für Insubordination? Exzellenz, Exzellenz! Sie sagten mir so oft, wenn Sie mich umarmten und mich küssten. Barbarina, wenn du mich lieb hast, gebe ich dir, was du wünschst. Das hab ich gesagt. Freilich. Jetzt geben Sie mir Kerubin zum Mann. Und ich will Sie so lieb haben, so lieb wie mein Kätzchen. Herr Graf, was sagen Sie dazu? Graf, meine Tochter, du bist meinem guten Lehrer in der Schule. Ich weiß nicht, welcher Mensch, welcher Dämon, der alles, was ich tue, zum Unheil wendet. Herr Graf, wenn Sie die Mädchen noch länger hier zurückhalten, dann gut Nachtfest und Tänze. Hey, wie? Du wolltest tanzen der verrenkten Sehne. Ach, nur, die Schmerzen sind vorüber. Komm, kommt ihr schön wieder. Glücklicherweise war das Blumenbeet und Zierwein. Ja, ganz sicher. Nun aber gehen wir so gut. Und unterdessen ritt der Page im Galopp nach Sevilla. In Galopp oder Trab und die Reise. Komm, kommt ihr schön wieder. Und du hattest sein Patent. In deiner Tasche? Ja, ganz sicher. Zum Teufel mit seinen Fragen. Mach ihm nur keine Zeichen, er versteht dich nicht. Und hier behauptet jemand, dass mein Herr Neffe ein Erzlinger ist. Cherubino! Ja, so scheint's. Wie pfeift der Vogel? Er pfeift gar nicht. Doch er sagt, dass er heute Morgen selbst auf die Nelke gesprungen. Er sagte selber, kann sein, wenn ich ihn absprang, so ist nicht ausgeschlossen, dass er es ebenso machte. Auch er? Warum nicht? Springt ein Hammel über den Bach, springen alle Schafe nach. Nachster Festzug, so gehen wir auf eure Plätze, der Schöne auf die Plätze. Reicht mir den Arm zusammen. Festlichkeit beginnt. Gibt sie doch jemand, die so sehr sie beschützt. machen's andere weiter. Man riecht sich, wo man hingreift, an ihren Nagel. Doch halt, jetzt erst begreif ich's. Ganz gewiss war's ein Liebesbrief, der ihm im Vorbeigehen war gegeben. Der war wohl gut versiegelt mit ner Nadel. Und die stach ihn in den Finger. Und jetzt suchte sie wieder, oh, welche Torheit! Nötig dieser fröhlichen Hochzeit, größte Pracht sollte herrschen. Nehmt alle Teil an dem Plätze frohe Feste, an Schmause, an Spiele, an Zange, an Tanze, damit man wisse, wie ein jeder von euch, wie lieb und wert ist.